What the fuck do we need Simply for? Schalt das Radio an. Charlie ist dran. Freitag, da heißt's Partytime. Volle Kanne ins Wochenende. Super drauf. Oh. Affengeil. Brillant. Wahnsinn. Bombenschlag. Die volle Packung Power. We'll be right back. Maximum, aber wir haben heute wieder Gewinnspiele. Wir machen Grüße und haben mächtig viel Spaß. Apropos Spaß. Da steht einer. Da steht einer draußen vor der Tür. Wollen wir reinlassen? Herr, sag mal Hallo. Guten Abend, ihr kennt mich alle. Das war das dein Empfangskommando, Al. Al, was hast du heute Abend zu bieten? Hä? Heute Abend zeige ich der Welt, wer der wirklich Idiot ist. Da bin ich gespannt. Weil, Nachschmal, ihr erinnert euch, letzte Woche hat ja der Al ganz stark über die Stränge geschlagen, nachdem er kurz zuvor ein Sixpack geleert hat. Al, ich dachte schon, das artet so aus, dass du in die Nachrichten kommst. Nein, nicht die Nachrichten. Doch. Schuhnachrichten. Ach was. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Papalapap. Ja. Und das Tittenmagazin. Unmögliche möglich macht. Sehr aufregend. Pass auf, da kommt der wahnsinnig Beschränkte. Keine Regeln. Total verrückt. Kein Entkommen. Und kein Versteck in Sicht. Und totaler Blindgänger. Fieber Nachtschwärmer. Auch ich hier, wir alle. Und jeder Zweite dichtet jetzt seinen gegenwärtigen Song Richtung Fußball um. Da habe ich jetzt gleich als erstes Beispiel. Da brauche ich nur noch einen Schiedsrichterpfiff. Dann geht's los. zu gehen, ist für uns nicht vorgesehen. Deutschland holt die Fahnen raus, schwarz, rot, gold in jedem Haus. Diesmal sieht's nach Endspiel aus, in Afrika. Komm, wir fahren nach Afrika, denn wir sind die Champions, das Wunder wird wahr. Schwarz und weiß hat's wieder im Griff. Bleiben wir da, der Fußballgott hat die Deutschen gewählt, verloren, wenn man zu den anderen zählt. Komm, wir stimmen alle ein, holt den Cup und bringt ihn heim. Deutschland wird Weltmeister sein. Was sagt man dazu? Axel Fischer, nochmal Amsterdam heißt der Song. Der Traum von Afrika. Wir haben 21.19 Uhr und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Hier geht's ins Wochenende. Langweilige Wochenende? Keine Idee, wo du zum Feiern hingehen sollst? Dann sei gespannt. Wir feiern die ganze Nacht. Die neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf über 7 Bereichen 100% Partyfaktor. Neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Aachen. Schatz, ist gerade äußerst ungünstig. Ja, sorry, aber ich hatte gerade ein Malheur mit deinem Auto. Mit meinem Auto? Mit meinem Auto? Okay, okay. Dann bring ihn zu meinen Jungs im B&F Lackierzentrum in Offenburg-Elgersweier. Die regeln dann alles. Also, bis später, Baby. Okay, B&F Lackierzentrum im Industriegebiet Elgersweier. Da fahre ich gleich mal hin. Seelbach, ein beschauliches Örtchen im Tal der Schutter. Am Fuße der Burg Hohengeroldseck, ein anerkannter Luftkurort.

said rise when I gave your word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Gleich 9:30. Hallo Nachtschwärmer. Ich schlage vor, jetzt machen wir unser erstes Gewinnspiel per Internet, per Telefon. Und ich bin ja gerade seit letzter Woche auf dem Otto-Trip. Machen wir dann ein Otto-Gewinnspiel. Da hat jemand das mit dem Hexenhäuschen. Und da singt immer andere Songs. Und ihr müsst dann das Original erraten. 3 Stück Originale benötige ich. Und wer da gewinnt, bekommt auch was. Und so eine Mix-CD, auswahlweise 80er, neuere Hip-Hop oder House. Na, wie finde ich das? Aber eine vermisse ich, die Kelly. Die Tochter meines Freundes Al, die blonde Kelly. Naja, vielleicht kommt sie noch. Coldplay, Superstar. Alarm! Achtung, das Spiel beginnt! Das Spiel beginnt 0781-504-3311, wenn ihr mitmachen wollt. An unser Gewinnspiel. Oder studio@hitradio-ohr.de. Und jetzt die große Superchance, Leute. Macht mit und gewinnt. Because I can do it in the mix. Entschuldigen Sie, ist das der Zug zum Knusperhäuschen?

So let's do it like they do on the Discovery Channel. You and you, baby, ain't nothing more. So let's do it. Superstark 21 Uhr 43 in wenigen Sekunden. Ich sage Hallo Nacht, Schwärmer. Anrufen kommen rein, Mails für das Gewinnspiel. Wir werden dann gleich auslosen und ich gebe den Gewinner oder beziehungsweise Gewinnerin bekannt. Und hier bahnt sich etwas an. Ich habe gehört, die Kelly will eine Party geben. Die Kelly, also die Tochter von meinem Freund Al. Oh oh. Ja, hier geht's ins Wochenende, ins Fußballwochenende. Run to me on your Maximum Music FM. Your love, your life. Wer hat es gestern gesehen? Die Eröffnung von Südafrika? Und eine der herausragendsten Gruppen war ja diese hier, die ich jetzt mir bringe. Aufgepasst, Nachtschwärmer. You were lost without your Yo siento, esta noche va a ser buena noche, esta noche va a ser buena noche, esta noche va a ser buena, buena noche, presiento, esta noche va a ser buena noche, esta noche va a ser buena noche, esta noche va a ser buena, buena noche. Mäßig, ja? 21.50 Uhr am Freitagabend. Hallo Nachtschwärmer. Jetzt erstmal der Gewinner vom letzten Gewinnspiel. Sven Jung aus Ohlsbach. Er wünscht sich eine 80er Mix. Kriegt er. Dankeschön fürs Mitmachen. Jetzt kommt gleich die Werbung. Und dann irgendwann später werden wir ganz tolle Eindrücke hören von einer Ehefrau eines Schuhverkäufers. Die meint nämlich... Ich gehöre nicht in die Küche. Ich bin eine Frau, verdammt.

Ecke. Die Sekretärin zum Chef. Herr Direktor, Ihre Garage steht offen. Der Chef weiß mit dieser Bemerkung nichts anzufangen. Wenig später ist er wieder im Vorzimmer und erfährt von der Sekretärin: Herr Direktor, Ihre Garage steht immer noch offen. Der Hosenstall. Ah, ich weiß, was Sie meinen. Und er zieht den Reißverschluss zu. Jetzt muss ich aber erstmal eine andere Musik machen hier. Und macht den Hosenstall zu. Haben Sie denn auch den Rolls-Royce stehen sehen, fragt er. Nein, meint die Sekretärin, nur ein Klappfahrrad. Ein Klappfahrrad. See a refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pop carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna rob some Colombians and Haitians? I ain't guilty of some musical transaction. Whoa, whoa, whoa, whoa, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we own our own. I already knew that she could dance like this. haben wir sie erkannt. Unter anderem Shakira. Wir haben 22.03 Uhr und es steigert sich hier. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Geh auf Maximum, auf Maximum. 1, 2, 3, together. What a beautiful day. Faust, DJ Rock and Remix. Das nächste Gewinnspiel ist schon in Vorbereitung nach Schwimmer. Zu melden hat, bitte schreibt an studio@hitradio-ohr.de. Bitte schreibt aber immer dazu, woher ihr uns schreibt. Das interessiert uns. So, Bandis, was gibt's hier? Ah, Bud, der Sohn von Al. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Bud, was gibt's? Kerl, ich habe ein Problem. Ich brauche für heute Abend eine Verabredung. Kannst du mich mit einer Freundin zusammenbringen? Du weißt, von der Schnallenabteilung. Bud, zieh dich doch mal an und erkenne die hässliche Wahrheit. Die Wälder sind hier nicht so tief, dass dort Mädchen aufwachsen könnten, die mit dir ausgehen. Oh. Da hat's ja wieder was. Komm schon, Kel, ich hab dein Zimmer aufgeräumt, deine Platten alphabetisch geordnet. Ich hab sogar eine über 1000 Dienstleistungen-Medaille über dein Bett gehängt. Bitte, kann ich zu deiner Party kommen? Bitte! Ja. Nein, Giftzwerg, kannst du nicht. Oh, aber ich denk doch, hoffentlich komm ich da rein, oder? Wie sehe ich das? Usher. Yeah, man. We heavy on the clutch with this one. Also, Bud, so wie es aussieht, du kommst da nicht auf die Party. Das sehe ich jetzt schon. Danke für die Hilfe, gebleichter, blasser Bimbo. The story goes, I'm at the bar, she's out on the floor. Fellas, they coming. I think it's time that I make my way over to her. You know that I gotta get at you, baby. Can't let nobody come snatch you, baby. None of these other chicks match you, baby. Got you, baby. Making my way through traffic, baby. We can break out and make a little magic, baby. If you miss it, it might be tragic, baby. Get at me, baby. Get at me, baby. Full speed, baby girl, is that a crime? Know that I gotta get at you, baby. Ain't let nobody gonna snatch you, baby. None of these other chicks match you, baby. Got you, baby. Making my way through traffic, baby. You break out and make a little magic, baby. If you miss it, it might be tragic, baby. Get at me, baby. Get at me, baby. I'm in the foreign, so I'm sitting right outside. And yeah, I got room just for two, and then I'm thinking it's you. And let your seat recline, you know what's on my mind. It should be automatic. Roll with me, let's make our way through traffic. Don't let the truck stop, drop wood, grab it, don't let's go. Alle, die sich noch zugeschaltet haben. Ihr seid vollkommen richtig. Diese Sendung gibt bis 1 Uhr. Und hier gibt es jede Menge Remixe. Das heißt 80% mindestens in dieser Sendung. Und auch ganz starke normale Mixe. Und eine Blondine. Namens Kelly. Kelly, komm, sag mal was. Ja, ich bin eine Dumpfbacke. Ja. Der Actionfreitag. Knallharte Männer, knallharte Action. Der Actionfreitag. Immer freitags. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk. Get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump. Das ist wieder so ein Spezial. Lady Gaga und Black Eyed Peas.

also Webcam und mithören über das Internet. Und könnt vergangene Sendungen downloaden. Was sagt ihr dazu? Super. Jetzt kommen noch die Termine von DJ Rockau. Und zwar morgen, am 12. ist er in Arneburg. Miami Live on Tour. Das ist weit weg von uns. Aber wenn es dann in Aachen losgeht, dann lässt er natürlich seine Gigs. Dann ist er wieder hier. Und ganz wichtiger Termin. Der Traum jedes DJs aufzulegen bei Nature One am 30.07. in Castellón auf der Raketenbasis. On the road again. Besucht mich auch bei Wer kennt wen oder bei Facebook. Pass auf, da kommt der wahnsinnig Beschränkte. Die Natur schlägt zurück. Haltet euch fest. Hey Charlie, wir sind wieder da. Und wer ist dieser Mundgeruch? Das hält man ja im Kopf nicht aus. Aber dieser alte Knacker hat jetzt die Cosmo-Power. Ich häng im Kiez an der Bude und hab Drinks bestellt. Sonne ballert auf den Kopf und ich fühl mich wie der King der Welt. Sau cool, doch ich schwitz wie ein Schwein. Alles voller Dreck, die Müllmänner im Hitzefrei auf dem Amt. Können die Atzen im Schatten warten, holen sich Hartz IV in Bermudas und Badelatschen. Jeder sucht im Park vergeblich nach freien Ecken. Zwischen Kippen, Stummeln und stinkenden Plastiksäcken. Es gibt nur noch warmes Pilz. Der Asphalt auf der Straße schmilzt. Alle Leute werden gar gegrillt und morgen früh schreibt die Bild. Endlich Sommer in meinem Kiez. Alle haben sich auf einmal lieb. Lass uns so viel Häuser ziehen. Der Rest ist Sommer in meinem Kiez. Jetzt muss ich gleich mal meinen Freund Erl verwarnen. Du sollst hier die Finger von den Reglern weglassen. Lass mich in Ruhe. Es gibt kilometerlange Schlangen vor den Eisdielen. Jeder lässt die Hüllen fallen, weil sich alle heiß fühlen. Hin zum Kunst oben, ohne wie ein Cabrio. Ich kotz vor Freude auf die Straße in mein Mario. Nonstop, lauf ich um Block, noch ne Runde. Und die Mini-Rücke kürzer als eine Sekunde. Auch wenn es manchmal unerträglich ist. Es ist Sommer in meinem Kiez, besser geht es nicht. Endlich Sommer in meinem Kiez. Alle haben sich auf einmal lieb. Lass uns so Chaganela, Sommer im Kiez. Wow. Super. 22:24 Uhr. So, Nachtschwärmer, jetzt kommt das nächste Gewinnspiel, aber nicht von Otto. Jetzt machen wir eine kleine Spezialität. Es kommt ein 70er-Mix, zum Teil auch 60er drin. Aber jetzt. Da bin ich mal gespannt, wer das rausbekommt. Da bin ich mal echt gespannt. Also das können jetzt nur die Älteren wissen. Das wird ein richtiger Knackpunkt. Mach bloß nicht schlapp. Die Witgroove grenzenlos. Macht ihr mit nach Schwerner? Ich hoffe doch. Und jetzt. Per Internet oder per Telefon. Drei Interpreten brauche ich. Seid mal gespannt. Ihr werdet abschnallen, was da alles dabei ist. Das Spiel kann beginnen. Falsch verwunden. Fräulein wunderbar. Wenn das kein Wunder war. Ich drehte eine Nummer und ich war zu meinem Kummer. Falsch verwunden. Spezialgewinnspiel nach Schwärmer. Drei Interpreten werden gesucht. 0781 504 3311. Oder per Mail. In Studio. dort am Ufer stehen. Und du gingst mit mir, es war so schön. Du bist alles für mich, denn ich liebe nur dich, Michaela. Mit dir ganz allein will ich nur glücklich sein, Michaela. Jeden Tag ist so schön. Na, Nachtschwärmer, habt ihr Schwierigkeiten? Das ist ein 70er Gewinnspiel Spezial. Du bist mein Sonnenschein, lass mich nie mehr allein, Michaela. Unser Gewinnspiel, Nachtschwärmer. Das sind jetzt fast 10 Interpreten schon. 3 will ich wissen. Alles auf 60er, 70ern. 0781 504 33 11 oder studio@hitradio-ohr.de. Na, also diese rauchige Stimme kennen wir doch, oder? Zum Beispiel. Fliegt eine weiße Taube zu dir hierher. Lasse sie ohne Sorgen zum Fenster ein. Mit ihr wird meine Seele dann bei dir sein. La Paloma, ohe. Nebenan schwitzt, es klingelt, aber das Gewinnspiel geht weiter nach Schwärmer. Drei Nachbreten werden gesucht. Die 70er, 60er Spezial. Die Dandarin, und da sprach das Mädchen zu sich, die

Autosport. Ihr kompetenter Partner in Sachen Individualtuning sowie Vertrauenswerkstatt für allgemeine Reparaturen und besten Service rund um Ihr Fahrzeug. Bliss Autosport in La Mietersheim, Breisgaustraße 15-2. Wie hat Ihnen eigentlich der letzte Radiospot gefallen? Ja, genau der, den Sie gerade gehört haben. Sagen Sie uns Ihre Meinung und stimmen Sie ab für die besten Radiospots Deutschlands. Ob spannend, lustig oder clever. Jetzt sitzen Sie in der Jury. Hören Sie sich die aktuellen Radiospots an, geben Sie Ihre Bewertung ab und gewinnen Sie tolle Preise. Machen Sie mit. Mehr Infos unter hitradio.de. Es gibt eine Zeit zu leben und eine Zeit zu sterben. Dieser Freitag ist die Härte der Action-Freitag. Fritti, Scampi, Chianti, Calamari, Luca, sei per me. Numero uno. Cannelloni, Luca, Gioni, Pepperoni, Luca, sei per me. Sorella, mortadella, Nutella, Luca, sei per me. Numero uno. Stand by for action. Knapp Nummer 1. Wir haben 22.54 Uhr und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Hallo Schuhverkäufer, wie sieht's aus? Ich brauche einen Doktor Schlag die Weiber tot. Er, mach keinen Shit jetzt wie letzte Woche, das geht nicht. Ach Quatsch, was oder wer soll mich wohl aufhalten? Das ist jetzt eine Version von Jasper Forks, die gibt's nicht. Offiziell. I can be a freak. kennt Be a Freak. Hallo Nachtschwärmer. Kurz vor 23 Uhr. Und jetzt in dieser Zeit fahren wir zur Hochleistung auf. Genau. Und das Fußballfieber greift um sich. Da geht's wieder hart zu hier. Um jede Ecke kommt ein Ball. Ich schau gerne Fußball und hol die Fahne raus. Das schwarz-rot-goldene Farbenmeer sieht zu. Jetzt kommt Tim Tobé, der hat auch was für die WM gemacht. Und wenn die Hymne erklingt, dann hab ich Gänsehaut. Und schießt Deutschland ein Tor, dann flippen alle aus. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark. Von Songs, die Künstler zurzeit auf dem Markt haben, aber die alle umdichten auf die WM. Das ist der Wahnsinn, Nachtschwärmer! Na, na, na, na, na, ja. Hey, wanna party? Are you ready to party? Here we go! Party 10, party 9, party 8, party 7, party 6, party 5, party 4, party 3. Einen habe ich noch hier. Party von Olaf Henning. Wir sind zum Äußersten bereit. deinen Namen hat, sind wie besessen auf die Stimmung hier. Jeden Gegner nehmen wir ins Visier. Für uns ist nie ein Weg zu weit. Wir sind zum Äußersten bereit. Nun sind wir da und wir gehen auf Titeljagd. Wir holen den Cup nach Haus. Wir spielen uns durch bis zum Finale. Wir schießen um die Wette. Nur der Sieg ist unser Ziel. Wir holen den Cup nach Haus. Olaf Henning. WM-Spezial hier. Und ich sage nochmal Hallo Nachtschwärmer. Der Gewinner des Gewinnspiels. Inge Fletzger aus Offenburg. Dankeschön, Inge. Sie wünscht sich eine Hausmix-CD. Bekommt sie. Was hat es für einen Sinn, einen Radiosender zu besitzen, wenn man ihn nicht ab und zu missbrauchen darf? Das ist der absolute Hammer. Was sagst du dazu, Mann? Wir arbeiten ganz lang nach Schwerber. Wir arbeiten so lang. Wir arbeiten so lang. Hey! Wir arbeiten so la-la-la-la-la-lang. Darf ich? Meine ist so lang. Meine ist so la-la-la-la-lang. Au! Descanso, los países como hermanos. Canta y une tu voz, grita fuerte que te escuche el sol. El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo. Bandera de libertad, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. Que va, que viene y que va. When I get older, I will be stronger. They'll Spezial. Unter anderem von den Thomas Gerbel aus Gengenbach. Und ich sage Hallo Rockfreaks. Vielleicht finden wir es später nochmals, hä? Wer weiß?

grillen ist alles, was ich will. Das war stark. Yeah. Ein echter Ohrwurm. Hallo Blondies, hallo noch Drummer. Hallo Kelly, hallo Al. 23.36 Uhr, wenige Sekunden. Post aus Mallorca. Blondie schreibt ihrer Freundin. Hallo Elfie, ich habe einen tollen Typ kennengelernt. Wir lieben uns immer zu. Tschüss, deine Christa. PS, entschuldige die verwackelte Schrift. Ja, ja, ja, ja. Okay. Einer noch, ha? Eine Frau geht im Supermarkt einkaufen, hat an der Kasse einige Kleinigkeiten im Wagen. Seife, Zahnbürste, Zahnpasta, Milch und so weiter. Der Kassierer sieht die Frau an, lächelt und sagt, Single, oder? Die Frau lächelt schüchtern zurück und fragt, ja, wie haben Sie es bloß herausgefunden? Er antwortet, naja, weil Sie potthässlich sind. Oh, das ist ja hart, ne? Oh nein. Da kriegt sich einer nicht mehr. Ruhe! Now I have with her. Jetzt kommt die nächste, das nächste Gewinnspiel. Seid ihr mit dabei, Nachtschwärmer? Und zwar machen wir wieder Otto Spezial. Abgefahrene Action. Keine halben Sachen, einfach geil drauf. Alles, was du willst. Es kann wieder losgehen. Und zwar geht es auch um Comedians dieses Mal. Schnell und tritt. Da macht er Comedians nach. Drei Interpreten oder Comedians brauchen wir, ja? Heiß und hell. Jetzt wird es wieder spannend und spaßig. Hier kommt Otto. Viele von Ihnen wissen, ich habe mal zwei Zwergenfilme gemacht. Und in diesen Zwergenfilmen, da haben auch einige Comedians mitgewirkt. Und ich habe diese Comedians mal gefragt während der Drehpause, ob sie nicht mal Lust haben, auch mal dieses Märchen von Hänsel und Gretel mal kurz und knackig, in einer kurzen und knackigen Erzählweise wiederzugeben. Und der Erste, der sich sofort bereit erklärte, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten. Also, da sind mal zwei Kinder gewesen. Das eine war männlich und das andere nicht. Und dann waren da noch die beiden Elternteile, zwei Stück. Also das eine war männlich und das andere, das weiß ich nicht mehr so genau. Und die waren, also ich will jetzt nicht sagen arm, aber doch irgendwie total abgebrannt. Und da haben sie gesagt, Kinder, so geht das nicht mehr weiter. Und das haben die Kinder auch eingesehen. Ob sie nicht mal in den Wald gehen wollten, schon wegen der guten Luft und dem hohen Freizeitwert und so. Da haben die Kinder gesagt, also in den Wald gehen kann man machen, muss man aber nicht. Und da war da noch ein Kollege, den ich gefragt habe, aber auch mal kurz Hänsel und Gretel, dem habe ich erklärt, Hänsel und Gretel sind im Wald spazieren gegangen. Was habe ich genommen? Sie haben den Spazierengehen entdeckt. Sie haben den Spazierengehen entdeckt! Sie haben es entdeckt, den Spazierengehen! Eine Million haben es verbuddelt und ausgerechnet. Sie haben es ausgegraben. Sie haben es entdeckt, den Spazierengehen! Und jetzt haben sie sich verloben. Sie haben sich verloben. Die Beten haben sich verloben. Jetzt jammert er. Oh, ich hab mir verloben. Ich hab mir verloben. Jetzt jammert er. Ich hab mir verloben. Und jetzt fragt er die Kleine, die heißt Gretel. Die heißt Gretel. Was ist denn das für ein Name? Die heißt Gretel! Entweder kommst du vom Heimatfilm oder dreht Pornos. Er sagt, Gretel, rutsch mal rüber. Da wo es nicht glatt ist, kannst du laufen. Aber Gretel kriegt Bedenken. Ich sag, was hab ich genommen? Was? Sie kriegt Bedenken! Seit wann können Frauen denken? Hexenklo, Hexenklo, ja, das macht die Hexe froh. Hexenklo, Hexenklo, macht die richtige Hexe froh. Eine Hexe muss auch mal aufs Töpfchen, eine Hexe muss auch mal aufs Töpfchen. Da kommen Hans und Gretel und die müssen auch mal und sie stehen vor der Tür. Es ist besetzt. Hexenklo, Hexenklo, ja, das macht alle mitsingen, Peter, du musst auch mitsingen. Sing mit Hexenklo, mach die richtige Hexe vor und jetzt alle Hexenklo. Ja, das macht die, mach die Hexe froh. Witze, Fatze, Hexenklo, mach die richtige Hexe vor. Jawoll! Ja, danke schön, jetzt wollen wir es wissen. Sie alle, die Sie an den Lautsprecher haben werden, Sie werden hoffentlich dabei sein. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Anything you want, you got it. Und wie immer volles Programm. Es ist Zeit abzuheben. Du bist das Einzige, was ich will. Ich fühl dein Haar, deine Hand, dein Gesicht. Es ist deine Seele, die zu mir spricht. Du bist der Song, der mich durchdringt. Namen waren es beim Gewinnspiel, drei will ich wissen. 0781 504 3311 oder per Mail. Bitte gib dein Passwort ein. Ey, Lutz, was ist denn das Passwort? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Könnt ihr jetzt mal das Passwort eingeben? Zugang erteilt. Beginnt jetzt eigenmächtig mit der Abspielung weiterer Dokumente. Internetadressen aktiviert. Willkommen in meinem Hauptcomputer. Bitte Codeschlüssel eingeben. Überprüfung. Codeschlüssel in Ordnung. Also, Sie haben Zugriff auf den Netzwerkknotenpunkt. Zugriff gewährt. Party Time. Deine Eltern sind auf einem Tennisturnier. Eine Party, wie nett von dir. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Schmeiß die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum Tanzen. Deichkind Spezial. Mutter hat gesagt, natürlich nur für euch Nachtschwärmer. Nein. Auf dem Foto in der Küche sieht sie aus.

Wir haben gleich Mitternacht und bei meinem Freund L, das steigt meistens die Stimmung dann. L, oder? Es ist Zeit für den Bandi-Schlachtruf. Ja. Everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Freestyle flow, I'm here to go and to let you know. Kurz vor Zeit muss ich einen Geburtstagsgruß loswerden. Der Peter Heitz aus Weidenheim feiert heute, also noch ein paar Minuten, seinen 43. Geburtstag. Es gratuliert der Stefan. Ich kann es nicht richtig lesen. Juncker oder so ähnlich aus Weidenheim wünscht sich was Fetziges aus den 80ern. Aha! Hallo Nachtschwärmer. Freestyle Spezial zurzeit. Immer freitags ist Halle Bitschalle hier zwischen 21 und 1 Uhr hier bei Hit Radio. Und da ist immer einer dabei. Ach, ihr Kind. Das würde ich ohne ihn machen. Wie heißt er wieder? Ich heiße Bandi. Wann hat dir mal was Erfolgreiches zustande gebracht? Ratet mal, wer vor euch steht. Der Sultan des Schweißes? Ganz genau, Peck, du dumme Nuss. Ja.

desire. You are the air, the moon that's in the sky. I see the rays glow on all the people. Guess they know that I'm so deep in love. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. What I love to get me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. Ja, und zu diesen göttlichen Italo-Klängen haben wir ein paar Grüße jetzt hier per Mail, die reingekommen sind. Swedish House Mafia muss ich suchen. Heike aus Zwickau. Ja, das ist ja toll. So weit weg. Kriegt uns wahrscheinlich über Internet. Und hier der Daniel aus der Schweiz. Hallo Charlie 2000, alles klar bei dir? Lächle mal in die Kamera. Habe ich vorher schon gemacht. Ich lächle nochmal rein. Smiley. Und hier Servus. Charlie, der Jörn. Ich höre dich zu Hause hier am PC in der Nähe von Ansbach, Klammer Mittelfranken. Hab den Computer an die Stereoanlage angeschlossen, die Boxen voll aufgedreht. Super, so muss man's machen. Endlich Sommer und die Charlie Show mit kurzen Hosen anhören. Wunderbar, er grüßt alten Kumpel Matthias in Augsburg, der am Sonntag Geburtstag hat. Er freut sich schon auf die Reimfeier, also Warm-Up-Party. Grüße auch die Studiokatze Orphil, die hier bei uns ist, ja. Ja, sie ist heute, wir haben hier die Türe zu, weil die Klimaanlage sonst versagt. Sie muss draußen bleiben in der Redaktion. Und der Huhl, ja, das habe ich. Da muss ich mal schauen, ob ich es gleich finde. Wünscht er sich. Dann Rocky, Grüße aus Rheinstetten von der Terrasse. Grillen gerade und esse ein Würstchen für dich mit. Warum läuft kein Fußball auf dem TV im Studio? Nein, das können wir nicht machen. Außer dem läuft für mich also kein wichtiges Spiel gerade. Ein bisschen Hip-Hop spielen, ne? drop bombs like we in the Middle East. The bomb, bomb, bomb, the bass drum. Das sind meine platzenden Trommelfälle. Wenn Sie glauben, hier sei alles Banane. Wenn wir es sehen, uns ist nämlich alles. Ey, ey, ey, voll normal.

Gleich 0:32. Safri Duo mit Shakira. Oh, mein Freund hat eine. Erl, du hast eine Erfolgsmeldung abzumelden? Erzähl mal, das interessiert mich auch. Also heute habe ich es denen bei der Arbeit gezeigt. Wie denn? Ich kämpfte, ich habe mich auf den Boden geworfen, ich habe geschrien wie ein Weib. Was denn? Und schließlich habe ich gekriegt, was ich wollte. Leute, vor euch steht ein Mann, der $5 die Woche mehr. Ja, super! für mich, denn ich liebe nur dich, Michaela. Michaela, du Luder. Michaela. Dunkel war die Nacht, ein Vogel sang. Und ich ging allein am Fluss entlang. Da sah ich dich dort am Ufer stehen. Und du gingst mit mir, es war so schön. Ich glücklich bin. Seit du kamst, hat mein Leben Sinn. Summertime, summertime. Und da wurde ein besonderer Wunsch von den 80ern gewünscht. Da habe ich jetzt was. It's Raining Day. Es wäre nicht von mir, wenn es kein Remix wäre. Oh, ich habe noch jede Menge Songs zu bringen nach Drama. Und noch Fragen? Und was wird mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Tanze mit mir in den Morgen. Oh, la, la, la, la, la, la, la, la. Tone him a laugh and you know it's a pawn. Breaking down the good green, rolling the

Altenheim Herbert Adam Halle. Und dann bitte schaut mal bei mir auf die Seite, da gibt es Videos und Bilder von den letzten Veranstaltungen Lauinger Malsch und Mönchweiler Alemannenhalle. Und viele andere Videos von früher und Bilder. Schaut mal rein. DJ Rockhound ist heute in Arneburg. Miami Live on Tour heißt die Geschichte. Und im Juli ist er auf der Nature One, legt er auf Kastelau und am 30.07. Und wenn ihr schon im Internet seid, geht mal bei Wer kennt wen rein und klickt mich an oder bei Facebook. Nehmt Kontakt auf. Macht was! Mein Freund, der hat ja nicht mal einen Computer. Das ist ja katastrophal. Naja, das ist ein anderes Kapitel nach Jammer, oder? Jetzt! Zugabe, Leute! Mach Action, bitte! Hallo, Freunde! What we're gonna do right here is go... What time is it? It's time for... Das war's dann mit eurem Charlie 2000 wieder mal am Freitag hier. Allen eine schöne Woche, schönes Wochenende. Nächsten Freitag ab 21 Uhr bin ich wieder hier. Und wer noch? L. Oh, er spricht gerade anscheinend ein Gebet. Bitte lass sie tief schlafen. Bitte, bitte, oh bitte. Können wir nicht einfach Freunde sein? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. nach Tremor.